In unserer Reihe Hörspielpartituren präsentieren wir Ihnen heute eines der ersten Hörspiele im deutschen Radio. Der Lindbergh-Flug von Bertolt Brecht, Kurt Weill und Paul Hindemith. Im Anschluss an die historische Aufnahme von 1930 hören Sie einen Essay, der die Entstehung und den Hintergrund dieses frühen Hörspiels beleuchtet. 1927 überflog Charles Lindbergh den Atlantik, ein Medienereignis, das auch in dem noch jungen Medium Radio begleitet wurde und auf die Zeitgenossen großen Eindruck machte. Bertolt Brecht plante gemeinsam mit dem Komponisten Kurt Weill zu diesem Stoff eine radiophonische Kantate, wie der Lindbergh-Flug im Untertitel heißt. Dabei ging es dem Marxisten Brecht nicht um die Verherrlichung der Tat eines Einzelnen, sondern vielmehr um die kollektive technische Leistung, mit der der Mensch die Naturgewalten meistert. Neben dem Flieger, der mit Zitaten aus Lindberghs Autobiografie zu Wort kommt, erhalten deshalb auch der Schneesturm, der Schlaf oder die Stadt New York in chorischen Sprechgesängen eine Stimme. Der Lindbergh-Flug war von Anfang an für das neue Medium Rundfunk gedacht. Trotzdem fand die Uraufführung 1929 als Konzert statt. Bei ihr war neben Kurt Weill auch Paul Hindemith an der Musik beteiligt. Introduction of the American Airman, Mr. Charles Lindbergh. Présentation de l'aviateur Charles Lindbergh. Mein Name ist Charles Lindbergh. Ich bin 25 Jahre alt. Mein Großvater war Schwede. Ich bin Amerikaner. Meinen Apparat hab ich selber ausgesucht. Er fliegt 210 Kilometer in der Stunde. Sein Name ist Geist von St. Louis. Die Reiheflugzeugwerke in San Diego haben ihn gebaut in 60 Tagen. Ich war dabei 60 Tage. 60 Tage habe ich in meinen Karten mein Flug eingezeichnet. Ich fliege allein. Statt eines Mannes nehme ich mir Benzin mit. Ich fliege allein in einem Apparat ohne Radio. Ich fliege mit dem besten Kompass. 3 Tage habe ich gewartet auf das Wetter, aber die Berichte der Wetterwarten sind nicht gut und werden schlechter. Nebel über den Küsten und Sturm über dem Meer, aber jetzt warte ich nicht länger, jetzt heile ich aus. Ich seinem Flug nach Europa. Mr. Charles Lindbergh start in New York on his flight to Europe. L'aviateur Charles Lindbergh prend son vol à New York pour atteindre l'Europe. Ich habe mein eine wasserdichte Schachtel mit Zündhölzern, eine große Kanne Wasser und eine Feldflasche Wasser, fünf eiserne Rationen Konserven von der amerikanischen Armee, jede ausreichen für ein Paar. Fast während seines ganzen Fluges hatte der Flieger mit Nebel zu kämpfen. The airman had to struggle with fog practically the whole way. Durant presque tout son voyage, l'aviateur eut à lutter contre le brouillard. Thank you. kam ein Schneesturm. The snowstorm arose during the night. Pendant la nuit, il rencontra une tempête de neige. Struggle with sleep. L'aviateur lutte contre le sommeil. Lindbergh speaks to his motor. Dialogue de Lindbergh avec son moteur. Jetzt ist es nicht mehr weit. jetzt müssen wir uns noch zusammennehmen, wir zwei. Hast du genug Öl? Meinst du, das Benzin reicht dir aus? Hast du kühl genug? Geht es dir gut? Das Eis ist schon ganz weg, das dich bedrückt hat, der Nebel, das ist meine Sache, du machst deine Arbeit. Unweit Schottlands wird Lindberg von Fischern gesichtet. At last, Lindberg is sighted by some fishermen off the coast of Scotland. Enfin, non loin de l'Écosse, Lindberg est aperçu par des pêcheurs. Da ruft etwas, Horsch. Was soll da rufen? Horsch, das Rattern in der Luft. Was soll da rattern? Schau, dort fliegt ein solches Ding, das ist ein Flugzeug. Wie soll da ein Flugzeug sein? Niemals kam ein solches Ding aus einem Fetzen mit Eisen übers Wasser. Nicht mal ein Narr könnte sich hineinsetzen. Es fiel doch einfach ins Wasser. Und der Wind würde es einschränken. Und welcher Mensch hielt er so lange Zeit am Steuer aus? So schau doch wenigstens. Und da schauen, wo es doch niemand sein kann. Jetzt ist es fort, ich weiß auch nicht, wie es sein kann, aber es war eben. Auf dem Flugplatz Le Bourget bei Paris erwartet in der Nacht des 21. Mai 1927 abends 10 Uhr eine riesige Menge den amerikanischen Flieger. On the night of the 21st of May 1927, an enormous crowd gathered on the aerodrome Le Bourget near Paris is awaiting the arrival of the American airmen. À l'aérodrome du Bourget, près de Paris, dans la nuit du 21 mai 1927, à 22 heures, une foule immense attend l'aviateur américain. Das war das Hörspiel Der Lindbergh-Flug, radiophonische Kantate von Bertolt Brecht, Kurt Weill und Paul Hindemith. Es wirkten mit Betty Mergler, Erik Wirl, Fritz Dütbernd, Gerhard Pechner, Ernst Ginsberg, der Berliner Funkchor sowie das Berliner Funkorchester unter der Leitung von Hermann Scherchen. Produktion Funkstunde Berlin 1930.